Gedanke. Ein Mensch erkennt etwas Schönes an der Einheitlichkeit seiner Ordnung. Dokumentation. Beschreibung. Die Kartei, Baukasten, beinhaltet diese Webseite. Es sind darin zusätzlich zu ihr noch weitere Wikis enthalten. Aphorismen, Gedichte und Geschichten gibt es in diesen Textsammlungen zu entdecken. Schneider hat zudem Arbeitsberichte zum Yoga, zur Musik und zur Alchemie erstellt. Die Sammlung Bengals Art Service erschließt dabei das Gebiet des Art Trash. Das Ganze ist zum Zwecke einer Anwendung der Sprachgestaltung von ihrem Autor Matthias Schneider verschriftet worden. Die Texte werden weiterhin aktualisiert. Sie stellen Wiedergaben von Schneiders eigener Gedanken- und Ideenwelt dar. Nach und nach haben sie mehr von solchen Dingen enthalten, welche ihm gut entsprochen haben. Unterdessen soll die Vermittlung von einem ernsthaften bis leicht spielerischen Umgang mit der deutschen Sprache eines seiner Anliegen als Sprachgestalter sein. Für diesen hat er etwas übrig, an ihm kann er sich erfreuen. Dokumentation. Beschreibung. Mit Hingabe hält sich Schneider an seinem Werk auf. Er hat es dabei geübt, sich bei seinem Tätigsein auch für andere Bereiche des Lebens zu schulen. Manches hat er während der Gestaltung seiner Inhalte mittels Gästen ausgeführt. Da sind sie bei seinem Werkschaffen unmittelbar als Ausdruck erschienen. Sie haben ihm etwas bedeutet. Dann, wenn er gearbeitet hat, hat er das durchweg gerne getan. So ist bereits eine ganze Fülle an Bildern durch ihn entstanden. Sie sind ein Anteil seines Fundus, welchen er sich bewahrt hat. Um seinen Gedanken und Ideen jenen für sie erforderlichen Raum zu verleihen, hat er geschrieben, gemalt und musiziert. Das dabei entstandene Gute ist ein Produkt des Stegreifs gewesen. Schneider hat dieses sehr direkte Verfahren anwenden können, weil er an eine innere Ordnung des Menschen glauben möchte. Dank einer solchen Überzeugung hat er mit seinem Fundus etwas Weitergehendes vorbereiten können, für was bald die Zeit gekommen sein soll, dass es auszureifen vermag und sich als Einfluss bei ihm auf das Schöpfen weiterer Werke auswirkt.